Grüß Gott, Kinder. Vielleicht erinnert ihr euch, der Meister Eder hat eine Schwester, die auf dem Land wohnt. Eines Tages kam ein Brief von ihr, in dem stand, dass sie in der Stadt auf irgendeinem Amt etwas zu erledigen habe und dass sie am selben Tag nicht mehr zurückfahren könne und deshalb recht herzlich bitte, über Nacht bei ihrem Bruder bleiben zu können. Die kleine Bärbel nehme sie auch mit, denn das Kind würde sich an den Onkel Franz schon gar nicht mehr erinnern und da wäre es doch wirklich nett und so weiter und so weiter. Der gute Meister Eder freute sich, aber der Pumuckl. Der Pumuckl hatte eine Menge dagegen. Erstens einmal ist er eifersüchtig wie ein Hofhund und zweitens überhaupt. Und überhaupt bringen die alles durcheinander, jawohl. Zu, Geweihter, was jawohl. Soll's denn durcheinander? Und meine Sägespäne bringen sie durcheinander und dein Werkzeug und ja. einfach alles. Das ist und, nicht so und schlimm. Kleine Mädchen sind so neugierig und wollen dann mein schönes Bett als Puppenbett haben. Und ich sage dir, ich gebe nichts, nichts, nichts gebe ich her. Du brauchst ja nicht. Und ich ärgere sie und ich verstecke alles. No, no. Mir fällt schon was ein. Die kommen nie mehr wieder, das sage ich dir. Ja, jetzt sag ich dir was. Ja, was sagst du mir? Erstens bin ich hier der Herr im Haus und nicht du. Und wenn meine Verwandten kommen, nachher ist es meine Sache und nicht die deine. Wieso? Und es wird nichts hinuntergeworfen, es wird nichts versteckt, es wird nichts gezwickt. Nichts wird angestellt, verstanden? Ich werde abstellen und aufstellen und abstellen und hinstellen und herstellen und umstellen und beistellen und mitstellen. Nein, mitstellen gibt's ja gar nicht. Aber verstellen und vorstellen. Und schau, Pumuckl. Was? Du darfst dich da jetzt nicht so hineinsteigen. Wo will ich hineinsteigen? Ja, in die Wut hineinsteigen, weil die kommen. Schau, meine Nichte ist ein goldiges kleines Mädel. Stell dir vor, mit blonden Locken. Locken können mich überhaupt nicht locken. Ja, und große blaue Augen hat. Ich finde schwarze Augen viel schöner. Und gescheit ist die, sag ich dir. Gescheit? Gescheit. Blond und blau und gescheit. Ist ja zu dumm. Also, und ich hab meine Schwester und die Bärbel ewig lang nicht mehr gesehen. Und du benimmst dich anständig. Das heißt so, dass man von dir überhaupt nichts merkt. Und damit passt da. Ach so, aha. Wenn man nichts merken soll, dann musst du nämlich auch mein Bett wegtun und meine Schaukel. Ja, und wenn du das wegtust, dann kann der arme Pumuckl nicht schlafen und nicht denken und nicht arbeiten und nicht sehen. Na, das wäre ihm auch schon richtig. Was bin ich arm du brauchst die Gott niemand nicht hat mich lieb. Jeder denkt an sich, nur ich denk an mich. Und nur noch die blonde, blaue, gescheite und diese dumme, blöde, alberne. Also jetzt hörst du auf. Hör auf mit dem blöden Reden. Und reden darf ich auch nicht. Und du redest ja, mit mir auch nicht. Das sind die Dummheiten nicht. Bitte, lade sie ein. Bitte lade sie ein. Lasse sie kommen. Du wirst dann schon sehen. Ich werde... Was wirst du? Ich weiß nicht, was ich werden werde und wie ich werden werde und wer ich werden werde und wann und was und wie ich werden werde. Aber ich werde schon irgendwie werden. Jawohl. Und das werde ich dir versprechen, dass ich werden werde. Ja, und dann ist der Nachmittag gekommen, an dem der Meister Eder seine Schwester und die kleine Bärbel vom Zug abgeholt hat. Der Pumuckl ist mit einem ganz finsteren Gesicht in der finstersten Ecke der Werkstatt gesessen und es war kein bisschen guter Vorsatz in ihm. Im Gegenteil. Er malte sich den Besuch in den schrecklichsten Farben aus und als der Meister Eder mit seiner Schwester und der Bärbel in die Werkstatt kam, sah es zunächst wirklich so aus, als würde es schrecklich werden. Ja, kommt's nur rein? Immer nur der alte Werkstatt. Ja. Ui, Mama, schau die Maschine da. Okay. Nicht hier lange, sonst bringst du die Finger wo rein. Ja, stolz neue Sache daher. Nicht daher, da rüber. Nein, ich bin eh froh, dass ich da bin. Also das Zugfahren, das ist aber so ein Strapaz für das mich. Das kann man denken. Ui, Onkel Franz, da ist ja ein Puppenbettel. Ja. Mei, ist das nett, Mama. Ja. Schau. Hast du das gemacht, Franz? Ja, freilich, das ist ein Modell. Du hast lieber nicht anlangen, Bärbel. Ja, man muss nicht alles mit die Finger anschauen. Nein, nein. Ich bin noch gar nicht hingekommen. Ui, und die Schaukel. Ja. Da hat gerade mein Puppen nicht passen wollen. Machst du auch Schiffschaukeln? Nein. Ich hab da nur was ausprobiert, gell? Darf da mein Puppen mal drauf schaukeln? Das glaube ich schon, dass der Onkel Franz das nachher erlaubt. Und bitte, Mama, pack doch mein Puppen aus. Bitte. Nachher, Bärbel, nachher. Jetzt trinken wir zuerst einen Kaffee. Kommt's mit rauf in den Sturm, geht's weiter. Au! Au! Was hast du denn, Kind? Was ist denn? Mir hat was zwickt. Was zwickt? Geht's? Was soll die denn zwickt haben? Da, in den Fuß. Au, schon wieder. Jetzt geht's schon los. Gleich gib's da Ruhe. Machen Onkel Franz nicht nervös? Nein, nein, ich hab nicht Bärbel gemeint, sondern ey, kommt's rauf, gehen wir endlich. Mein Gott, warst du das, Bärbel? Nein, Mama, bestimmt nicht. Ich wollte doch bloß was... Bloß. Ja. Komm, hol vom Onkel Franz auf. Nein, nein, lasst es nur liegen. Die Bärbel kann ja nichts dafür. Das wird schon aufkommen. Geh zu, das Werkzeug können wir doch nicht liegen lassen. Das ist doch gleich aufkommen. Nein, nein, mir wär's lieber, wir gehen jetzt rauf. Bärbel, bist du an die Bretter gekommen? Ich weiß nicht. Ich wollte bloß was aufheben. Also jetzt gib einmal Acht. Ich hab gesagt, lass alles liegen. Das kommt schon in Ordnung. Gehen wir jetzt aus der Werkstatt, sonst fällt nur alles Mögliche um. Geht's weiter. Aber Mama, ich wollte doch bloß was auf. Jetzt gib's dir Ruhe. Jetzt geht's rauf. Da herrün ist sonst der Teufel los. Bitchen, geht's voraus. Da die Treppen auf, da rauf. Ich bring die Koffer dann noch, gell? Mama, wo ist meine Tasche? Meine Tasche ist nicht mehr da. Was? Das war doch gerade noch da gelegen. Da liegt's aber nicht mehr. Ja, Herrschaftszeiten. Wenn's jetzt nicht geil aufhörst, dann wäre ich in Arsch. Jetzt reg dich nicht auf, Franz. Was? So wichtig ist das Taschel nicht. Ja. Doch, mein Taschel. Ich reg mir nicht wegen euch auf, sondern wegen dem... Oh, da schau her. Da, unter dem Tisch, da liegt ja das Taschel. Na also. Aber jetzt komm, Bärbel. Der Onkel ist schon ganz nervös. Na, gar nicht. Bloß, geht's nicht zu? Ich muss da noch schnell was richten, ja? Mama, ist uns jetzt der Onkel Franz best? Nein, aber jetzt gibst du Ruhe. Pummel. Mir langt's jetzt, verstanden? Wenn du so weiterwachst, dann sperre ich die 2 Tage lang in den Schubladen. Ich will jetzt in Ruhe meinen Kaffee trinken. Verstanden? Daraufhin hat der Pumuckl so lange Ruhe gegeben, bis die 3 ihren Kaffee getrunken hatten. Dann musste die Mutter weggehen und die Besorgungen machen, deretwegen sie ja eigentlich in die Stadt gekommen war. Der Meister Eder aber und die Bärbel blieben allein. Die Mutter hatte natürlich Bärbels Puppe inzwischen ausgepackt, damit die Bärbel in ihrer Abwesenheit spielen konnte. Und das tat die Bärbel auch. Du, Onkel Franz, ich kann ja kochen. Meine Freundin und ich, wir kochen immer für unsere Puppen. Ah, das ist ja pfundig. Was kocht's denn hier? Ach, was wir halt von der Mama bekommen. Zum Beispiel? Zucker und Kakao und so. Hast du nicht sowas? Na, freilich. Ui, du, ich koche für dich und meine Puppe was. Ah, da steht ja nur Zucker auf dem Tisch. Warte mal, ein Kakaopulver habe ich auch noch da. Und der Rahm auf dem Tisch? Den kannst du auch haben. Und vielleicht den Apfel auch noch. Ui, ja. Oh, was ist jetzt? Mein Puppen. Ah. Mein Puppen ist runtergefallen. Ja, sowas. Also, das ist richtig niederträchtig. Hoffentlich ist nicht kaputt. Onkel Franz, die Augen sind im Kopf reingefallen. Oje, oje. Mein Puppen hat keine Augen mehr. Mein Bärbel, nicht warnen. Das kann man doch richten. Die Mama wird bestimmt schimpfen. Ja, freilich. Aber ich kann nichts dafür, gell? Du hast es gesehen, ja, ja, dass ich sie nicht runtergeworfen habe. Nein, nein, also reg dich nur nicht auf. Da kannst du gar nichts dafür. Das war der Pumuckl. Ich meine... Wer? Ja, es ist ja wurscht. Au! Was ist denn? Weiß nicht. Mir hat was gezwickt. Also Pumuckl, wenn du jetzt nicht aufhörst nachher... Wen schimpfst du denn, Onkel Franz? Ach, den Pumuckl, den Bazi. Der ist nämlich an allem schuld, weißt? Wer ist denn das? Eine Katz? Na, Bärbel, das ist keine Katz. Jetzt setz dir mal her zu mir, da geh her. Wart, so. Zuerst putzt man noch die Nasen. Da hast du ein Taschentuch. So, jetzt. Pass auf, Bärbel. Jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Oh ja, Onkel Franz. Hast du schon einmal was von Kobolden gehört? Weißt du, was das ist? Ja. Das ist sowas wie der Heinzel. Um Himmels Willen, sag das ja nicht. Da ist er fürchterlich beleidigt. Wer? Nun, der Pumuckl, der Kobold. Der wohnt nämlich bei mir, weißt? Und der hört alles, was wir reden. Aber Heinzelmännchen sind doch was Nettes. Warum ist er dann beleidigt? Ja, weißt, Heinzelmännchen sind fleißig und brav. Und unter die Kobolde halt das, was unter euch Kinder in der Schule die Streber sind. Und darum mag er's nicht. Ich mag Streber auch nicht. Aber mir wäre ein bisschen ein Streber manchmal schon lieber, als so ein frecher Treibauf. Lass du sofort die Vasen stehen, Pumuckl. Warum? Was ist denn mit der Vasen? Hast du nicht gesehen, wie die verdächtig gewackelt hat? Weißt du, an Tisch gestoßen bist, Onkel Franz? Ah, wo? Kein bisschen bin ich hingekommen, so wenig wie an deine Puppen. Die hat nämlich auch der Pumuckl runtergeschmissen. Und dein Taschel vorhin in der Werkstatt, das war er auch. Und die Bretter und das Werkzeug, alles war der Pumuckl. Aber ich hab ihn doch gar nicht gesehen. Ja, freilich, weil er für dich unsichtbar ist. Aber für mich ist er sichtbar, verstehst? Ui, Ich mag ihn auch sehen, Onkel Franz. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Weißt, er ist einmal an mein Leintopf pappen blieben. Und wenn ein Kobold dann was pappen bleibt, nachher wird er für den Menschen sichtbar, von dem der Papp stammt. Verstehst? Du, gib mir schnell einen Leim. Den streiche ich irgendwo hin und dann kann ich auch sehen. Nein, das machen wir nicht. Wie groß ist er denn? Ja, mei. Wie sieht denn aus? Mei, ich mag ihn auch sehen. Naja, er ist ungefähr so groß wie die Puppen. Und ein ganz frecks Gesicht hat er. Und Haar wie der Strubelpeter. Und au, oh. Was ist denn? Ja, zwickt hat er mich, der freche Kerl. Au, oh. Kobold, zwick mich einmal. Ja. Komm, bitte, zwick mich heute einmal. Nein. Das geht nicht so, wie du meinst. Auf Befehl tut der überhaupt nichts, Bärbel. Und im Folgen, da hat er schon gar nicht. Du, isst der Pumuckl auch was? Ja, sicher. Dann will ich ihm Bonbons geben. Was? Wo er so frech war, da soll er nur als Belohnung dafür was kriegen. Wenn er doch aber frech sein muss, weil er ein Kobold und kein Heinzelmännchen ist, da kann doch er nichts dafür. Nein. Niemand muss frech sein. Doch, er darf sogar frech sein. Ich erlaub's ihm. Sauber. Oh. Er darf überhaupt alles. So? Und jetzt kriegt er Bonbons. Ach, du bist ich gut. Ich leg ihm überall eins hin. Dahin und dahin und dahin. Ach, du kannst doch nicht meine ganze Wohnung voller Gurteln pflastern. Doch, wie heißt er eigentlich? Ja, Pumuckl. Pumuckl, schau, die darfst du alle nehmen. So ist recht. Pumuckl, du darfst auch mein Taschen nicht mehr runterwerfen. Und von mir aus auch meine Puppe. Wenn man es ihm erlaubt, dann macht es ihm gar keinen Spaß. Onkel Franz, ja? Wo schläft denn der Pumuckl? Der Pumuckl? Ich will ihn ein Bonbon neben sein Bett legen. Was? Weißt, wenn er dann nachts aufwacht, dann kann er es essen. Du hast doch unten in der Werkstatt sein Peterl gesehen. Da schlaft er? Ja, da drin. Und schaukelt er auch noch auf der Schaukel? Ja, freilich. Ui, komm, geh mal schnell runter. Vielleicht schaukelt er gerade. Nein, er ist gerade da herin. Der ist bestimmt nicht herin. Ja, freilich. Und er schaut bestimmt ganz verlegen drei, weil du so nett zu ihm bist mit den Gürteln und weil du ihm alles erlaubst. Da muss er doch nicht verlegen sein. Für mich ist dein frecher Kobold ein lieber Kobold. Ja, Himmel, Donnerwetter, hat jetzt das sein müssen. Aber Onkel Pumuckl. Franz, du darfst den Pumuckl nicht schimpfen. Doch. Das warst du doch selber. Ach, das geht. Du bist beim Reden an den Tisch hingestoßen und da ist die Vase runtergefallen. Die Vase ist überhaupt schon die ganze Zeit wackelig da gestanden. Du darfst den Pumuckl überhaupt nicht schimpfen. Also, das weiß ich besser. Ja, mei, was ist denn da passiert? Bärbel, hast du das runtergeschmissen? Nein. Der Onkel Franz hat einen Kobold. Pumuckl heißt er. Was hat er? Einen lieben kleinen, ganz frechen Kobold. So, das ist ja fein. Der wirft alles runter und er mag Streber nicht. Und hast wieder recht pädagogische Geschichten erzählt, Franz. Wir haben uns bloß gut unterhalten, wir zwei, gell? Der Pumuckl hat auch meine Puppe runtergeworfen. Und die Augen sind dabei reingefallen. Aha, ich glaub, daheim, da haben wir auch so einen Pumuckl. Wie oft ich die Augen schon reingepappt habe. Jäkel, die wollte ja reinpappen. Ich habe einen ganz guten Alleskleber da. Das machen wir jetzt gleich, gell? Ja, macht's das. Ja. Ich spule inzwischen ein bisschen ab und richte das Abendessen. Mhm. Ich hab was mitgebracht. So. Und dann essen wir und dann geht's Kind ins Bett. Na, Mutti, ich mag nicht ins Bett. Ich will doch noch in die Werkstatt und einen Pumuckl einen Bonbon hinlegen. Gell, Onkel Franz, wir gehen doch. Ja, Nein, nix da. Gessen wird und dann ins Bett. Du bist ja schon ganz blass vor lauter Müdigkeit. Aber Mutti... Jetzt der Papa mal zuerst die Augen wieder rein, gell? Mutti, der Kobold wird sichtbar, wenn er am Bach hängen bleibt. Also Franz, was du dem Kind wieder für Geschichten erzählst. Naja, das ist... Könnt ihr euch vorstellen, wie dem Pumuckl während der ganzen Geschichte zumute war? Er wollte doch so bös sein und war so voll Zorn auf den Besuch des kleinen Mädchens. Und da stellt sich nun heraus, dass ihn die Bärbel verteidigt und ihn wunderbar findet. Der Pumuckl hat vorsichtig eines von den Bonbons genommen und es in den Mund geschoben und ist in die Werkstatt runter und hat sich nachdenklich in seine Schaukel gesetzt. Und im Schaukeln hat er vor sich hin gemurmelt. Dein frecher Kobold ist ein lieber Kobold. Dein frecher Kobold ist ein lieber Kobold. Ich bin ja auch ein lieber Kobold zum Kuckuck. Das merkt man eben nur nicht immer. Nicht immer, aber manchmal schon. Nach dem Essen ist die Bärbel schnell ins Bett gegangen. Eigentlich hätte die Mutter darüber verwundert sein müssen, aber sie war froh, noch mit ihrem Bruder ruhig beisammensitzen und sich unterhalten zu können. Aber die Bärbel hatte ihren Grund. Heimlich hat sie nämlich die Tube Alleskleber mit ins Bett genommen und nach einer Weile ist sie mit der Tube in der Hand in die Werkstatt geschlichen. Bunkel, ich bin's. Wo bist du? Ich möchte dich so gern sehen. Bleib doch ein bisschen am Bab hängen. Nur ganz kurz, damit ich dich sehen kann. Ich streiche was an die Kommode. Ich schimpf auch gar nicht mit dir wie Onkel Franz. Ich hab dich so lieb wie meine Puppe. Und ich koch dir was Schönes. Geh, wirf doch was runter, Pumuckl, damit ich weiß, wo du bist. Der ist gar nicht da, sonst hätte er bestimmt was fallen lassen. Der ist bestimmt noch droben. Dann streiche ich halt den Papp über die Türschwelle. Und das Fensterbrett. Und um sein Bettchen herum, auf der Kommode. Irgendwann muss er ja ins Bett gehen. Und ich brauche nur zu warten. Dann werde ich ihn genau sehen. Der Pumuckl hat von seiner Schaukel aus die ganze Geschichte natürlich gesehen. Die Lichter von den Fenstern des gegenüberliegenden Hauses haben hereingeleuchtet, sodass man die kleine, dunkle Kindergestalt im Nachthemd erkennen konnte. Natürlich hat sich der Kobold keinen Zentimeter von der Stelle gerührt. Schließlich ist der Leim wirklich gefährlich für ihn. Er atmete richtig auf, als die Bärbel sich auf den Boden setzte, um auf ihn zu warten. So saßen sie beide ganz mucksmäuschenstill und warteten. Nun hatte aber Bärbels Mutter wirklich recht gehabt, als sie sagte, das Kind wäre schon ganz blass vor Müdigkeit. Die Bärbel schlief nämlich sehr schnell bei der Warterei ein. Ganz vorsichtig kletterte der Kobold von seiner Schaukel. Da schläft sie. Schläft einfach. So kriegst du den Pumuckl nie zu sehen. Leimpapp. Als ob ich nicht drüber hüpfen könnte. Blonde Haare. Sind gut, um dran zu ziehen. Oder soll ich sie lieber an den Fußsohlen kitzeln? Ist besser vielleicht. Was die für kalte Füße hat. Eiskalt. Kalte Füße sind sehr ungesund, sagt der Meister Eder. Mal ein bisschen in die Beine zwicken. Uah, die sind ja auch kalt. Hände sind auch kalt. Hey, du! Du, mach auf! Du bist eisig kalt! Ich will nicht, dass du krank wirst. Die schläft ja wie ein toter Maulwurf. Tot. Sei mir ja nicht tot, verstanden? Du musst aufwachen! Warte, ich schmeiß eine ganze Nagelschachtel herunter. Da machen alle Menschen auf davon. Mama! Mama! Bärbel! Bärbel, um Himmels willen, wie kommst denn du in die Werkstatt? Aber was tust denn du da? Wollte bloß den Pumuckl sehen. Aber geh! Also was, Franz, du mit deinen dummen Geschichten. Was, ich? Oh Gott, Bärbel, du bist ja ganz kalt. Komm jetzt sofort ins Bett. Ich will aber den Pumuckl sehen. Aber der, das war doch bloß eine Geschichte. Na, ich will ihn sehen. Aber geh. Ich will nicht, dass es bloß eine Geschichte ist. Morgen, Bärbel, morgen. Komm, jetzt trage dich ins Bett und erzähl dir nur eine ganz schöne Schlafgeschichte. Ja, das von Elfen und Zwergen. Mhm. Ich will keine Schlafgeschichte, ich will eine Pumuckl-Geschichte. Pumuckl, was hast du da wieder angestellt? Ich? Nichts. Du hast angestellt. Du erzählst Geschichten und ich darf es ausbaden, jawohl? Da liegt ja die ganze Nagelkiste am... Am Boden, jawohl. Und zwar zu Recht. Und du hebst sie schön brav auf. Das Kind, wegen dem ich mich nicht rühren darf und nicht mucksen, hast du mit deinen dummen Geschichten dazu gebracht, dass es hier eiskalt, mausetot, eiskalt auf dem Boden sitzt und ich es durch Mucksen und Rühren retten muss, jawohl. So ist es. Und wenn ich der liebe Pumuckl nicht gewesen wäre, aber jetzt dann, schlag's 13. Dann wäre sie, wieso? Du hast doch zuerst Strom in der Stube so viel angestellt, dass ich gar nicht anders können hab, als dass ich... Ich bin in den Papp getreten. Ich klebe. Mach mich weg. Weg. Komm her. Es ist zwar schade, dass die Bärbel nicht sehen kann, aber wenn... Ja, sehr schade, denn sie wäre viel lieber zu mir als du. Gute Nacht. Gute Nacht, Pumuckl. Am nächsten Tag, gleich nach dem Frühstück, hat Bärbels Mutter wieder alles gepackt zur Abreise. Über den Pumuckl hat niemand mehr ein Wort gesprochen. Bis das Taxi vor der Tür stand und alle sich verabschiedeten. Da ging's nämlich los. Mama, wo ist denn meine Tasche? Sie ist doch gerade noch da gelegen. Ah, da, unter dem Tisch liegt's. Also wer das wieder runtergeworfen hat. Ach, das ist auch gut. Habt ihr eure Fahrkarten? Ja, ja, die müssen in meiner Tasche sein. Ja, schau lieber nach. Hast du das? Was? Sie sind nicht drin. Nicht drin? Überhaupt der ganze Geldbeutel fällt. Ah, das mit ist die gut. Karten und allem. Mein Gott, aber ich hab ihn doch gestern noch gehabt. Ja, schau mal unter deinem Mantel, vielleicht hast du ihn drin. Da ein Geldbeutel, schau mal. Ja, nicht? Da ist er. Hast du ihn, Gott Mama, sei Dank. Das Schürbandl geht immer wieder auf. Also Bärbel, mach mir jetzt nicht narrisch. Aber da kann doch eh nichts dafür. Na Bärbel, du kannst nichts dafür. An allem, was passiert, ist bloß dieser Pumuckl schuld. Franz, ich bitte dich, deine Geschichten, die haben jetzt schon genug angerichtet. Nein, ich sag ja schon nichts mehr. Ah, da Schatz, da kommt's Taxi. Habt's alles? Ja, ich hoff's. Also, jetzt geht's nur zu, ich trag's zum Auto. Komm, Bärbel. Okay, Onkel Franz, den Pumuckl, den gibt's wirklich. Wenn du's niemand weiter sagst. Ja. Sag ihn einen Gruß von mir. Und du darfst ihm nie, nie wieder schimpfen. Wo bleibt's denn? Ja, wir kommen schon. Ja, und dann waren der Pumuckl und der Meister Eder wieder allein. Eine Zeit lang haben sie beide gar nichts gesagt. Dann hat der Pumuckl angefangen. Solltest du mir nicht irgendetwas sagen? Was denn? Oh, ein Gruß. Ja, den hast du doch selber gehört. Und dass du mich nie mehr schimpfen sollst. Ich schimpf ja schon gar nicht. Obwohl ich allen Grund dazu hätte. Wieso? Was du da jetzt wieder für Aufregung verursacht hast. Es hätte nicht viel gefallen, dann wären sie spät zum Zug kommen. Ja, dann wären sie eben da geblieben. Na, danke schön. Das wäre mir auf die Dauer zu anstrengend gewesen. Mir nicht. Im Gegenteil, ein sehr nettes Mädchen. Schöne blonde Haare, schöne blaue Augen. Ja. Und lieb zum Pumuckl. Das ist schade. Du wirst doch nicht behaupten, dass du den ganzen Remi-Demi gemacht hast, damit sie da bleiben. Genau deshalb, jawohl. Was? Ja, aber was verstehst du schon von Kobolden? Nix. Nix. Ich habe noch 5 Bonbons. Und die werde ich ganz allein aufschlecken. Das tust. Eins nach dem anderen. Und das wird sehr schön. Ja. Ja. Und so ist wieder der Friede in der Schreinerwerkstatt eingekehrt. So viel man von Frieden eben sprechen kann, wenn man einen Kobold hat. Der Pumuckl hat seine Bonbons wirklich mit großem Genuss geschleckt. Und dann, tja, wie es dann weiterging, das erfahrt ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.